Minuten, dann reden wir weiter. Okay? Ja, okay. Ihr Lieben, ich grüße euch sehr herzlich. Ihr alle da draußen vor den Fernsehapparaten. Wir haben hier im Radio schon angefangen, wenn ihr auch mit mir reden wollt. Heute sind wir ganz offen, ein freier Themenabend. Dann wählt diese Nummer hier 0180 5678 111 oder faxt mir unter 0180 5678 110. Und im Moment rede ich mit Markus. Und Markus hat vor, morgen seiner Freundin einen Heiratsantrag zu machen. Aber nicht irgendeinen oder irgendwas ganz Profanes bei Kerzenlicht und bei dem schönen Essen. Nein, er fädelt oder hat irgendetwas mit Blümchen, mit der Künstlerin, mit der Sängerin Blümchen eingefädelt. Und so weit war er gerade mit dem Erzählen und ich bitte ihn, es weiter zu erzählen. Also du hast mit Blümchen gesprochen. Richtig, Jürgen. Mhm. Das hast du hervorragend zusammengefasst. Wir können direkt da anschließen. Mhm. Ich habe also dann zu Blümchen rübergerufen über die ganzen Kinder, die Autogramm haben wollten. Jasmin, ich brauche deine Hilfe. Ich möchte am 12.11. in Köln während deinem Konzert meiner Freundin einen Heiratsantrag machen. Mhm. Was hältst du davon? Mhm. Im Hinterkopf hatte ich schon mehrere Gründe, warum man sowas machen sollte. Ja. Und sie meinte nur so ganz spontan, oh ja, das machen wir, das ist toll. Aha. Ich so, ups, war erstmal sprachlos. Und dann meinte ich, ja, müssen wir uns jetzt aber irgendwie so zusammensetzen und irgendwie was machen und so. Dann meinte ja, die Managerin, die kommt, die Tourmanagerin, und dann habe ich mit ihr gesprochen. Und also wie spannend. Morgen habe mit ihr ein paar Mal telefoniert. Sie ist morgen in Köln. Sie ist morgen in Köln. Blümchen tritt morgen in Köln auf. Richtig. Du bist mit deiner Freundin bei Blümchen. Nein, das ist noch viel genialer. Meine Freundin weiß nicht, dass all irgendwas passiert. Die weiß gar nicht, dass ich da bin. Wir wohnen halt getrennt. Ich in Nordhessen, sie noch in Solingen. Was soll morgen passieren? Sie geht mit ihrem Patenkind, welches ich eingeweiht habe, zu Blümchen. Ja. Er hat nämlich zwei Karten gewonnen. Ja. Hat er zumindest so behauptet. Ja. Und hat gesagt, bitte, bitte, liebe Patentante, geh doch mal mit mir zu Blümchen. Und dann? Und dann hat sie gesagt, oh ja, der Markus, der geht da gerne hin, aber ist in der Woche, da ist er nicht da, okay, ich gehe mit. Ja. Also wird die morgen richtig allen Wolken fallen. Ja, was wird denn da morgen passieren dann genau? Blümchen singt so ein schönes Lied, das heißt Oh wie ein Wunder, es machte Boom und du warst da. Ja. Und das war mein Vorschlag, so sind wir eigentlich bis jetzt noch verblieben, vielleicht ändert sich das morgen, kann ich nicht sagen. Soll das dann so sein, dass dann Nebel auf die Bühne kommt und dann halt Boom, ich auf einmal da bin. Das, du kommst auf die Bühne dann. Ich komme auf die Bühne und werde dann... Das ist ja wie im Fernsehen ist das ja. Ja, nur dann, privat dann kommst du auf die Bühne ja? Und dann wirst du einen Heiratsantrag deiner Freundin sagen. Richtig. Vor sehr vielen Zuschauern vermutlich. Ja, ich denke schon mal, das Event wird einigermaßen voll sein. Also wahrscheinlich werden jetzt schon doch einige Leute auch zuschauen und zuhören, die morgen auch bei dem Blümchenkonzert sind. Bitte, bitte und nichts verraten. Nein, die werden natürlich nichts verraten. Die werden umso frenetischer applaudieren. Und die werden euch unterstützen, bin ich ganz sicher. Ja, das ist ja eine schöne Sache. Da werdet auch ihr sehr lange von reden bestimmt. Ja, ich hoffe, ich habe das noch so abgekartet, dass noch zwei gute Freunde von mir mit reinkommen. Die dürfen Fotos und Video machen für private Zwecke. Ja. Also ich wünsche euch ein gutes Gelingen. Ja, dann schauen wir. Ich wünsche euch ein gutes Gelingen. Ja. Sehr nett, dass Blümchen das mitmacht. Ne? Ja, finde ich sehr auch. Sehr schön von ihr. Und für euch beide alles Gute und einen guten Start in die Ehe. In den, wie sagt man, in den Hafen der Ehe, sagt man das so? Ich glaube, das kann man. Ein Hafen ist ja ein bisschen langweilig, ne? Ja, Fahrt auf die See hinaus. Wir machen einfach da weiter, wo wir aufgehört haben. Bis jetzt war es ganz genau, mit Sturm und Sonne. Gut. Tschüss Markus, alles Gute. Ciao. Tschüss. Franco ist dran und Franco ist 24. Bitte? Hallo? Ja, Franco. Ja, hier bin ich. Ja. 24. 24. Ja, hallo Domian. Ich wollte dir eine Geschichte erzählen, die jetzt geschehen ist vor 7 Wochen etwa. Mhm. Habe ich und mein Vater geerbt. Mhm. Wir haben ein Haus beziehungsweise einen Club gewonnen. Wie ein Club? Nicht gewonnen, geerbt von meinem Opa. Was für ein Club? Ja, das ist also so, mein Vater ist Einzelkind, ich bin auch Einzelkind, und vor 7 Wochen etwa ist mein Opa gestorben, mein Großvater in Süditalien, und ehrlich gesagt Sizilien, kann man ja mal sagen, und er hatte halt sozusagen ein Etablissement mit Sauna, Club war es halt am Anfang. Klingt das nach Sex? Es hat was mit Sex zu tun, im Grunde genommen, weil es läuft halt, es ist ganz bekannt, also mein Vater hat es mir auch vor Jahren halt erzählt, dass mein Opa sozusagen so ein so ein Club halt, wo man sich halt trifft und wo halt Mädels aus der Stadt arbeiten, und das hat er mir halt erklärt. Und nennen wir es ganz ungewöhnlich vielleicht Puff. Ja, ja, okay. Man kann es sagen, ja. Warum soll man das nicht sagen? Genau. Ja, und ich habe jetzt die große Aufgabe zu entscheiden, ob ich bald nach Beendigung meiner Ausbildung runterfahren soll. Ich mache also zurzeit noch eine Ausbildung. Ich habe jetzt gedacht, du müsstest dich entscheiden, ob du das Haus nimmst oder den Club. Nein, nein. Also wir waren vor 3 Wochen in Italien unten, ich und mein Vater. Und da wurde halt dieses Testament verlesen. es war schon vornherein klar, dass wir das bekommen, im Grunde genommen. Ist ja erstmal eine tolle Sache, ne? Ja, wir haben es, also für mich hat sich von allen auf einen Tag meine Denkweise geändert. Du bist jetzt ein reicher junger Mann. Ja, sozusagen. Und ja, das Problem ist halt, mein Vater, der meint halt, wie, ja, bist du bekloppt, du kannst ja nicht sich runterfahren und was willst du machen? Erstmal Ausbildung zu Ende machen und das werde ich sowieso machen, also habe ich ihm auch gesagt. Und ja, jetzt ist meine große Angst. Ich habe irgendwie. Was ist dein Plan denn jetzt? Ja, ich möchte mir erstmal, ich möchte runterfahren. Also mein Opa, der hatte noch zwei Buchhalter beschäftigt. Und die haben halt mit ihm gearbeitet. Er war quasi nur noch repräsentatives Objekt, also weil ihm halt das Ganze gehörte. Das Haus halt ganz unabhängig, das hat mein Vater ja bekommen. Und wie gesagt, mein Opa und die zwei Buchhalter haben das gemacht. Und ja, mit denen werde ich mich jetzt kurzschließen müssen, weil wir halt, ich möchte auch nicht ins Milieu absteigen. Also ich möchte mit denen klar Chef reden. Hier, wie ist das? Ich möchte jetzt hier sozusagen oder Chef werden, aber... Ja, genau, aber was ist denn jetzt genau? Leitet mich mal ein bisschen, bitte. Was ist denn genau jetzt dein Plan? Wie soll es denn weitergehen? Also du willst das Ding nicht übernehmen? Und, doch, ich möchte also, das ist, wäre für mich eine grundlegende Veränderung meines Lebens. Ich könnte endlich mal was auf die Beine stellen. Aber du willst nicht, aber du hast gerade gesagt, du willst nicht in das Milieu einsteigen. Ja, das ist ein Problem. Ich habe Angst vor, ja, was heißt Milieu? Es muss ja nicht unbedingt ein Schuppen sein, der jetzt in diesem düsteren Milieu ist. Also ich möchte was aufbauen und es ja, gut, soll ja Spaß da. Machen, es soll den Leuten Spaß machen. Die ja, gut, da muss den umkrempeln, da muss den einen anderen Club draus machen. Ja, wie sagen, also ich meine, ich bin grundsätzlich nicht gegen so etwas abgeneigt, also ich weiß nicht, wie... Ja, aber gerade hast du gesagt, du willst es nicht machen, das verstehe ich jetzt nicht. Nein, was meinst du jetzt? Ich möchte das schon, ich möchte nicht ins Milieu abstellen, diese kriminelle Ebene. Das ach so, meinst du das, ja. Fürchte, das muss ja nicht immer kriminell sein, wenn man in diesem Bereich arbeitet. Ja, ich meine, es sind halt Mädels, es sind 5 bis 6 Frauen sozusagen, die aus der Stadt halt... Also im Klartext, du möchtest im Prinzip diesen Club weiterführen als Bordellbesitzer, aber ja. Du möchtest das mit einer sauberen Weste machen alles. Ja, sozusagen, damit halt, wie gesagt, kein Stress aufkommt und ich sozusagen später noch um mein Leben fürchten muss. Ich möchte mir da was aufbauen. Für mich ist es ein Lebenswandel. Nun kann man natürlich von hier oben nicht beurteilen, wie die Verhältnisse in Sizilien sind. Das kannst du oder deine Familie viel besser beurteilen. Also, ja, das ist immerhin so. Meine Eltern haben immer Kontakt zu meinen Großeltern gehabt. Also meine Oma ist seit längerem schon tot und mein Opa hat das in den letzten Jahren gemacht. Und der hatte niemals Probleme. Er ist halt dadurch irgendwie ein bisschen jünger geblieben, weil... Ja genau, du weißt aber nicht, in welche Dinge er da vielleicht auch verstrickt war, von denen niemand was wusste. Ja, wenn du so scharf drauf bist, was man ja verstehen kann, dass du irgendwas selbst aufbauen möchtest und was gestalten möchtest, dann verkauf das Ding doch und zieh irgendwas anderes, vielleicht dir, was dir vielleicht gemäßer ist, auf. Entweder in Italien oder hier in Deutschland. Ja, ich weiß nicht, ich habe hier, glaube ich, die Chance auszusteigen aus Deutschland, aus diesem tristen Alltag, den ich hier so erlebt habe und erlebe und viele Freunde von mir auch. Und ich überlege, das wäre doch eine Sache, wo wir alle zusammen gehen können und sagen, versuchen wir es aufzubauen. Wie alle zusammen? Wer noch? Ja, ich habe hier so 3 gute Freunde, die würde ich direkt mitnehmen. Also, die haben auch gesagt, die waren ja auch total überrascht. Ich habe denen das erzählt und die meinten, ja, erzähl keinen. Das gehört jetzt hier, bist jetzt Puffbesitzer oder was? Ja, und da meinte ich so ganz jung, ey Jungs, hört mir mal genau zu, das ist so. Ja, und aber Vorsicht, ne? Also jetzt sind die Jungs natürlich erstmal begeistert, kann man sich vorstellen. Aber auch da gibt es dann irgendwann einen tristen Alltag und alles will organisiert sein. Da würde ich jetzt ja nicht mit so viel Euphorie dann. Das würde ich schon sehr genau bedenken. Ne? Aber ich finde zum Beispiel, wenn die Leute Puff hören, sind die immer geschockt. Man kann das doch so aufziehen, dass das eine ganz normale Tanzbar wird, wo sich Leute auch treffen, die schon jahrelang dahin gehen und keine Veränderung, nur dass ich den Laden jetzt schmeiße. Ja, also wenn das dein Konzept ist und du Spaß daran hast, dann versuch das doch so, Franco. Und wenn ich irgendwann in Sizilien Urlaub mache, komme ich dich besuchen. Das wäre ganz toll. Ja. Sag mal, wie viel Wert hat das Ding? Hat man das geschätzt? Ich weiß nicht, ja, es wurde halt da alles verlesen und insgesamt der Wert war, glaube ich, 2,3 Millionen. Wow. Also das Haus ist ziemlich groß. Wow. Und mein Vater hat auch ganz schön sich ins Fäustchen gelacht. Und das andere, das Ambiente mit den ganzen Zimmern und wie das alles ausgestattet ist mit Bar und so weiter und mit Tanzraum. Also die gesamte Erbschaft ist... Bitte? Die gesamte Erbschaft 2,3 Millionen, inklusive Haus und Club oder was? Ja, alles zusammen. Ja, nicht schlecht. Ne? Das wurde dann halt nochmal separat verteilt. Also versuch einen Neustart, mach es, wie du es gerne möchtest und warum nicht? Wünsche ich dir toi, toi, toi. Ja, ich bin halt neugierig was soll's? Aber sei vorsichtig mit den Jungs. Oder du fädelst das gleich ein, dass das deine Geschäftsführer werden oder so. Ja, ich möchte schon der Geschäftsführer sein. Ja, die Jungs sollen quasi für mich arbeiten. Also wenn, dann will ich mir dieses Privileg nicht vorenthalten. Ja, das musst du gut mit denen absprechen vorher. Ja, ich denke mal, irgendwie werden wir uns da arrangieren. Viel Glück. Alles klar. Tschüss, Franco. Viva Italia. Ciao. Viva Italia. Tschüss. Ich begrüße herzlich Patrick und Co. steht hier auf meinem Bildschirm. Ja, hallo. Oh, ich höre viele Stimmen. Das heißt, viele Menschen sind da. Ja, viele Menschen. Wir sind also komplett, ich bin der Stefan. Ja. Und wir sind halt komplett mit einer Partyline hier verbunden. Wie bitte? Jetzt mit der ganzen Line bei Domia. Ich bin jetzt mit einer ganzen Partyline verbunden. Ja, das ist richtig. Richtig. Sag doch mal alle, Hallo. Hallo. Wie viel seid ihr denn? Zurzeit 7. 7 Leute? Ja. Das ist ja schon eine Partyline. Was macht ihr auf der Partyline? Ja, genau das ist unser Problem, das wir haben. Habe ich ja genau richtig gefragt gleich. Ja, richtig. Das ist also so eine 0190er Nummer. Ja, genau. Die ja. hat richtig Geld kostet natürlich, ne? Mhm. Und jetzt haben wir halt das Problem. Jetzt muss ich mal ein bisschen blöd fragen. Wie kann ich denn mit euch sprechen? Haben wir jetzt hier vom WDR eine 0190er Nummer angerufen? Nein. Über Dreierkonferenz. Über Dreierkonferenz? Ja, genau. Das ist ein technisches Problem. Also auf jeden Fall reden wir alle miteinander. Ja, genau. Ja, das ist das Problem, sagte gerade einer. Wahrscheinlich Patrick. Nein, das war der Stefan. Das war Stefan. Genau. Und wir haben halt alle irgendwo irgendwie dasselbe Problem. Zum Beispiel bei mir ist es so, dass ich seit März reppe ich auf den Lines rum. Und diese Lines sind ja teuer. Und da gibt es auch diese 1-zu-1-Gespräche. Mhm. Und die kosten halt das Doppelte wie eine Partyline und so weiter. Mhm. Und was kosten die in der Minute? Was kosten die in der Minute? Ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf. Doch, darfst du sagen. Ist doch so, wir haben da noch jemanden zugekriegt. Gedränge-Lady. Sandra? Ja? Sandra, kleinen Moment bitte. Wir sind direkt bei Domian in der Sendung, ja? Also es ist so, dass eine Partyline zum Beispiel 1,21 kostet. Ja. Und wenn man so Privatzeiten geht, 1:1, das kostet natürlich dann wieder 2x42 und so weiter. Also ist eine tolle Sache, Stefan. Ich will dich nur eben kurz unterbrechen. Ja. Da hat sich gerade eine Sandra gemeldet, ne? Nein, die Sandra ist zu uns auf der Line gekommen. Ja, die Sandra, hallo, kannst du mich verstehen? Ja. Du bist jetzt gerade live im Radio und im Fernsehen bei Domian. Ja. Kennst du mich? Nein. Nein. Jetzt, ich auch. Du hast dich jetzt hier in die Line reingeklinkt. Ja. Ich rede jetzt mit Sandra. Warum hast du das gemacht? Warum ich das gemacht habe? Mhm. Ja, weil ich alle gar hören wollte. Bitte was? Weil ich die Leute hören wollte. Ja, und was willst du von denen hören? Sie überhaupt Alga hören. Nee, was versprichst du denn dir? Was versprichst du dir davon, dass du da angerufen hast? Nette Kontakte knüpfen. Mhm. Mhm. Also auch private Kontakte. Ja, auch. Auch vielleicht irgendwann mal, dass man sich zu zweit irgendwo trifft und so. Ja. Ja. Hast du schon Erfahrungen mit solchen Lines? Auch, ja. Auch. Ist aber auch eine teure Angelegenheit, ne? Ja, das stimmt. Wie viel Geld hast du da schon für ausgegeben? Weißt du das ungefähr? Oh je. Etliche von 1000 Mal. Etliche 1000? Mhm. So, und da sind wir gleich direkt wieder bei dem Problem, Stefan, ne? Ja, richtig. Alle Leute, die da mitmachen, scheinen doch sehr viel Knete da reinzupumpen. Das stimmt. Mhm. Bei mir ist es zum Beispiel so, wie ich schon sagte, ich setze seit März auf den Lines rum. Mhm. Hatte vorher einen Anschluss bei der Telekom und den hat man mir natürlich geköpft, weil ich halt tausende von Marken bei der Telekom offen habe. Wie viel hast du im Monat ungefähr da ausgegeben für? Im Monat, ja, kann man so nicht sagen. Also ich habe eine 30 hohe Summe, die geht ins Fünfstellige. Ins Fünfstellige? Ja. Mhm. Und dann habe ich halt den Anbieter gewechselt, den Privatanbieter. Mhm. Ja, und da werde ich jetzt natürlich auch wieder gekappt, weil ich da auch wieder vor Marken stehen habe. Ich spreche jetzt nochmal euch alle an. Ihr könnt mich alle noch verstehen, ne? Ja. Ja. Ist das bei euch fast allen das Problem, dass ihr wirklich sehr viel Knete ausgebt für die Laien? Ja, das ist eine richtige Frucht. Ihr klingt... Bei mir ist halt das Problem, weil ich bin irgendwie leidengeschädigt. Mhm. Also ich will das mal so ausdrücken. Wenn ich nicht telefonieren kann, fühle ich mich nicht wohl. Mhm. Also das ist jetzt die Frage, auch die ich jetzt an euch alle nochmal stelle. Mhm. Ihr klingt ja alle, zumindest die paar, die ich jetzt gehört habe, ziemlich vital und fitte Leute. Warum seid ihr angewiesen auf diese Line? Warum geht ihr nicht einfach raus in die Welt? Das ist eine gute Frage. Das sagen wir uns selber jeden Tag. Bitte? Ja. Was? Also bei mir zum Beispiel, ich bin die Susanne. Ja. Bei mir ist das zum Beispiel, ich arbeite in Schichten und habe daher sehr wenig Freizeit. Ach so. Und dann bietet sich so ein Telefon eigentlich an. Mhm. Da kann man sich halt unterhalten, Kontakte knüpfen, ja, aber wenn dann am Monatsende die Rechnung kommt, oh weia, da kriegt man dann halt den Hammer, ne? Susanne ist dein Name, ne? Ja. Ja. Mhm. Sprichst du fast jeden Tag auf der Line mit Leuten? Ja, fast jeden Tag. Mhm. Ist das dann auch so, also wir erklären das mal denen, die sowas nicht kennen, dass dann wirklich alle miteinander verbunden sind, so wie wir das jetzt sind? Ja, richtig, man wählt sich richtig ein und dann sind da mehrere Leute, mit denen man dann sich gleichzeitig unterhalten. Man plauscht dann. Was sind denn so die Hauptthemen, über die ihr sprecht? Alles mögliche, Gott und die Welt. Wenn einer Probleme hat oder hat lustige Sachen oder wird mal Witze gemacht. Mhm. Kennt ihr euch jetzt schon teilweise untereinander? So vom Hören? Also vom Sehen? Nein. Nein, das nicht. Mhm. Es könnte ja sein, dass zur gleichen Zeit immer an einem Abend sich dann auch eine bestimmte Gruppe trifft. Zum Teil. Du hast so war telefoniert, also dass man Nummern austauscht und so, und das war es dann. Redet ihr auch über Sex? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Eigentlich ist ja verdorben. in dem Sinne, dass man darüber Scherze macht. Ja. Ist denn da, wie ist das denn? Ist da irgendwo ganz im Hintergrund jetzt noch ein Aufpasser? Ja, hier sind zwei Operator momentan. Aber ich? Das ist der Nico und ich bin die Marie. Hallo. Ach so, ihr seid irgendwie so die Stimmen im Hintergrund. Ja, wir sind die Stimmen im Hintergrund. Wo sitzt ihr denn? In irgendeinem Büro oder was? Genau. Und ihr bewacht, damit die keine Schweinereien da erzählen? Nein, wir bewachen nicht. Wollen wir es so ausdrücken? Wir sind dafür da, um die Leute auch hier und da zu unterhalten. Ach so. Wir sind dafür da, um uns Probleme anzuhören, mit den Leuten darüber zu reden. Ach so. Aber wir machen auch andere Sachen, also nicht nur mit Problemen und so. Hier haben wir zum Beispiel auch Spielabende oder Verlosungen. Also ihr seid ja dann die ganz Schlimmen. Ihr forciert ja quasi dann, dass die Leute lange in der Line bleiben. Nein. Das ist nicht bei uns so. Wir sind auch so, dass wir Leute, die jetzt zum Beispiel abgeklemmt wurden, dass wir die anrufen und die bei uns auf die Line holen. Ihr seid ja Menschenfreunde. Ja. Was habt ihr? Das ist ein sehr großer Menschenfreund. Und ich gehe davon aus, dass du manchmal dann auch sagst, zu Susanne zum Beispiel, pass auf Susanne, du hast heute hier schon eine halbe Stunde gesprochen, das wird dir zu teuer, geh mal wieder raus. So in der Richtung, oder? Hier bekommt man halt bei uns eine Freistunde. Aha, warum seid ihr denn so nett? Ihr wollt doch auch Geld verdienen. Ja, das kommt daher, weil unser Chef ein ehemaliger Anrufer war. Und er weiß über diese Probleme Bescheid. Also in dem Moment sind wir eine sehr humane Line. So, ja. Wir haben da noch jemanden dazugekriegt. Ja. Hallo, wer ist denn zu uns gekommen? Ja, hier ist Tanja. Tanja, hallo. Tanja, wir sind momentan live bei Domian. Aha. Tanja, darf ich dich auch kurz fragen? Moment. Domian. Ja? Tanja ist auch ein Operator. Ja? Ja. Ich würde gerne die Tanja noch mal was fragen, die gerade reingekommen ist. Ja. Rufst du auch oft auf der Line an, Tanja? Sag ihm, das ist ein Operator. Ich bin Operator. Du bist ein Operator. Ja. Das ist eine von uns. Ach so, eine von euch. Der Blick da durch bei so vielen Stimmen ist ja wirklich Wahnsinn. Ja. Was gibt es denn so für was resultiert denn aus diesen Gesprächen? Kommt es denn dann auch zu Privatbesuchen schon mal? Kommt sogar zu hier auf dieser Line sehr wohl, ja. Mhm. Auch zu Line-Treffen. Auch zu Line-Treffen. Aber dann würde ich mich an eurer Stelle doch, um sehr viel Geld zu sparen, einmal in der Woche oder vielleicht von mir aus zwei, dreimal in der Woche in großer Runde bei irgendwelchen Leuten treffen. Ist doch viel netter, als da viel Geld auszugeben. Und man sieht die Leute dann auch. Ja, aber das Problem ist, die kommen alle 100 Kilometer entfernt. Ach so. Ja, durch Deutschland. Weil das kommt ja von ganz Deutschland. Mhm. Also ihr werdet alle bettelarm, wenn ihr so weitermacht. Ja, das finde ich so gut wie schon. Bitte? Das sind wir alle schon. Das seid ihr auch schon. Diese Partylines, die haben mich schon im Ruin getrieben. Ja, ihr Lieben, also dann, was gibt es da? Ich habe halt den Zwang, ich muss telefonieren, ich muss. Hast du keine Freunde? Doch schon. Mhm. Also für dich ist es oder für einige von euch eine richtige Sucht. Ja, richtig. Mhm. Und da ist auch nicht mehr drüber zu scherzen und das ist verdammt ernst zu nehmen. Ja, richtig. Irgendwann kann einen das richtig in den Ruin wirklich runterziehen, ne? Mhm. Also ich weiß nicht, also wenn die eigene Disziplin da versagt, dass ihr nicht mehr für euch selbst sagen könnt, wir hören damit auf von heute auf morgen. Ja. Und das wirklich ein Suchtpotenzial darstellt. Das stellt auch ein Suchtpotenzial. Dann würde. Ist das irgendwie so eine Möglichkeit mit Therapie oder? Würde ich gerade mal sagen, dann würde ich mich an eurer Stelle mal an einen Therapeuten, an eine Beratungsstelle wenden. So absurd sich das. Gibt noch keine Beratungsstelle. Bitte? Natürlich. Ja, gibt's schon. Bei mir ist das halt so, ne? Ja. Wenn dieser Telefonanschluss jetzt auch weg ist, dann kriege ich auf meinem Namen halt nie wieder einen Telefonanschluss. Klingt eigentlich absurd, wegen einer solchen Sache zu einem Therapeuten zu gehen. Aber ich nehme das schon sehr ernst, was ihr da erzählt. Und kann mir das vorstellen. Und ich würde damit auch dann nicht so spaßen. Ja, zu spaßen ist das nicht, das ist ein Hobby, ne? Das ist nicht mal lustig. Wie lange seid ihr heute zum Beispiel schon in der Line? Oh, ich seit heute Morgen. 4, 5, 6 Stunden? Ich bin heute Morgen um 8 Uhr da. Seit heute Morgen um 8? Das ist ja Wahnsinn. Und das kostet nochmal pro Minute? 1,21 Mark. Boah. Ja, Leute. Jetzt bin ich mal ganz geschäftsschädigend und auch gerne geschäftsschädigend für diese Operator und Co-Leute. Bietet dem Ganzen einen Einhalt. Unterlasst das. Macht alles, dass ihr da rauskommt. Ihr seid irgendwann hoch verschuldet und dann habt ihr überhaupt nichts mehr zu reden. Aber den Leuten ist das ja auch bewusst. Mhm. Aber wir können dagegen ankämpfen, das ist das Problem. Das Schlimme ist, die sagen, ich sag mal, die werden jetzt gekappt und dauert einen Monat, sind sie wieder da. Also ich sehe da wirklich nur die Möglichkeit, zu einer ganz professionellen psychologischen Beratung zu gehen, wenn das so krass ist. Das ist vielleicht wie eine Spielsucht. Denn Spielsucht ist eben auch eine Krankheit. Und da muss man psychologisch vorgehen, wenn ihr es allein nicht mehr schafft. Ich kann euch nur dringend empfehlen, das zu machen. Ja, es gibt ja auch einen Bekannten von uns, der kommt aus Essen, ne? Mhm. Und der halt, der hat dasselbe Problem. Und jedes Mal, wenn er gekappt wird von der Telekom, dann geht er halt hin und macht auf verkehrten Namen Neuanschluss. Mhm. Also da muss irgendwas geschehen. Es gibt ja die anonymen Alkoholiker. Es gibt die anonymen Spielsüchtigen. Vielleicht solltet ihr die anonymen Telefonsüchtigen gründen. Klingt auch wieder ein bisschen lächerlich, aber irgendwie dann ja auch mit einem ernsten Hintergrund. Ja, richtig. Also ich selber würde mich als Laien geschädigt sehen. Ihr Lieben, tut etwas für euer eigenes Wohl und für euren eigenen Geldbeutel. Das ist einfach gesagt. Legt jetzt alle ganz schnell auf nach diesem Gespräch. Da lachen sie alle. Das ist nicht fair. Bitte? Zumal einige dieser Leute hier von uns aus angerufen werden. Ja, richtig. Umso schlimmer, wenn ihr die noch heiß macht. Wir machen die nicht heiß, das ist auf eigenen Wunsch. Na gut, aber irgendwann... Wir gehen hinter niemanden und halten niemanden eine Pistole in den Rücken. Ja, was meinst du, wie viel... An. Weißt du, es gibt Leins, die sagen gar nicht... Wir brauchen keine Haltezeiten zu machen, gar nicht. Ja, auf eigenen Wunsch überzeugt mich nicht. Was meinst du, wie viele Junkies auch... Erstmal auf eigenen Wunsch das nehmen. Sie hat uns jetzt falsch verstanden. Ja, das auf eigener Wunsch. Ja. Es sind hier zu viele Leute. Ich habe meine Meinung gesagt. Ich glaube, letztendlich seid ihr auch meiner Meinung. Aber ihr müsst halt irgendwas unternehmen und was tun. Dass ihr erfolgreich etwas unternehmt, dazu wünsche ich euch viel Glück. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss. 1.29 Uhr haben wir gleich. 1.28 Uhr und 25 Sekunden. Jetzt machen wir eine Pause. Ihr Lieben, es ist 1.30 Uhr in ein paar Sekunden. Hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Heute sind wir ganz frei, ganz offen für alle eure Themen, über die ihr gerne mit mir reden wollt. Wenn ihr mit mir reden wollt, ruft mich ganz einfach an unter 0180, nicht 0190, sondern 0180 5678. 111. Wenn ihr ein Bildtelefon habt, könnt ihr auch sehr gerne bei mir anrufen. Und wir rufen euch dann zurück und wir können euch dann hier auch auf den Fernsehsender schalten und euch sehen. Es gibt auch ein flexibles, ein transportables Domian-Bildtelefon. Und wir kommen gerne zu euch, wenn ihr das wollt. Wir kommen mit unserem Bildtelefon zu euch, wenn ihr vielleicht etwas ganz Ausgefallenes macht, wenn ihr schrille Partys veranstaltet, wenn ihr in einem Swingerclub arbeitet, wenn ihr vielleicht auch in einem Bordell arbeitet und sagt, ah, ich würde ganz gerne mit dem Domian mal per Bildtelefon mich unterhalten und ihm vielleicht auch ein bisschen so zeigen, das kann man ja mit dem Bildtelefon auch, wie mein Arbeitsplatz aussieht, oder wenn ihr eine ganz ausgefallene Nachtarbeit vielleicht auch habt, dann kommen wir zu euch und schalten eine Leitung hier in die Sendung und das geht dann halt auch live über den Sender, über den Fernsehsender. Am Freitag zum Beispiel sind wir mit unserem mobilen Bildtelefon in Köln, im Savoy. Das ist im ehemaligen 42 am Zürpicher Platz und da geht eine mega geile Lesbenparty ab. Da ist unser Bildtelefon. Wenn ihr euch bei uns bewerben möchtet für so eine Connection, eine Bildtelefon-Connection, schreibt ganz einfach an den WDR 1 Live Domian, Stichwort Bildtelefon, 50600 Köln. Also WDR, 1 Live Domian, Bildtelefon, Stichwort 50600 Köln. Wir melden uns bei euch und prüfen das nach, ob wir das arrangieren können. Und dann kommen wir zu euch. Jetzt geht's weiter mit Christian. Und Christian ist 32 Jahre alt. Ja, hallo. Guten Morgen. Ich habe ein etwas Ja, doofes Thema halt. Eine mulmige Sache halt für mich. Ich habe Mukoviszidose. Ja. Das ist, weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Das ist eine schwere Stoffwechselerkrankung. Richtig, genau. Mhm. Frau Herzog hat da ja auch sehr viel in den letzten 10 Jahren gemacht. Mhm. Und ja, mit meinen 32 bin ich eigentlich so ein Senior schon, weil man wird ungefähr 24 im Durchschnitt mit der Krankheit. Du hast diese Krankheit auch seit deiner Geburt. Ja, genau. Das ist ja eine Krankheit, die hat man von Geburt an oder gar nicht. Mhm. Und jetzt ist mein Zustand in der letzten Zeit schlechter geworden, in den letzten 4 Jahren. Mhm. Und jetzt bin ich auf der Warteliste für eine Lungentransplantation. Mhm. Kannst du deinen Zustand mal beschreiben? Also offensichtlich hast du große Probleme mit der Lunge. Mhm. Ja, es ist einfach so, ich habe 8 Jahre gearbeitet, ganz normale Ausbildung gemacht, im Büro halt und dann gearbeitet und bin jetzt seit 4 Jahren Rentner. Mhm. Es geht also nicht mehr. Meine Therapiezeit, das bedeutet inhalieren, spezielle Arten, Gymnastikübungen und so weiter, damit man die Lunge wieder auf einigermaßen in Zustand kriegt. Mhm. Das ist täglich 5 Stunden, diese Therapiearbeit. 5 Stunden? 5 Stunden und die machst du in einem Krankenhaus oder kannst du das zu Hause machen? Nee, das kann ich alles zu Hause machen. Ich gehe regelmäßig alle Vierteljahre ins Krankenhaus. Mhm. Da bekomme ich dann 2 Wochen lang eine Antibiotikatherapie in die Venen. Mhm. Das muss man also auch noch 4-mal im Jahr machen. Man hat also ordentlich zu tun und irgendwann war das mit Arbeiten halt nicht mehr drin. Welche Krankheitssymptome hast du denn im Moment, die du so beschreiben könntest? Naja, das also, wenn ich gut drauf bin, dann komme ich ganz gut ein paar hundert Meter weit und wenn ich schlecht drauf bin, dann fällt es mir schon schwierig, in den ersten Stock eines Hauses zu gehen. Mhm. Vor Erschöpfung, vor Atemnot. Nee, nicht vor Erschöpfung, das ist so, diese Lunge, die ist stark verschleimt. Mhm. Verschleim hat ja nun jeder auf der Lunge. Bloß bei dieser Krankheit ist dieser Schleim sehr zähflüssig und der behindert die Atmung mehr als bei jemandem anderem. Also wenn du stark erkältet bist, dann wirst du sowas vielleicht mal kennen. Ja, ja. Verursacht das auch Schmerzen? Nee, es kann welche verursachen, aber ich habe glücklicherweise damit noch nichts zu tun gehabt. Wie ist das in der Nacht beim Schlafen? Kannst du ganz normal schlafen oder behindert das alles auch sehr? Na, das kommt drauf an. Wenn du einen Hustenreiz hast nachts, dann kämpfst du die ganze Nacht damit. Und wenn du einigermaßen gut drauf bist, ohne Erkältungsinfekt oder so, dann ja, bin ich ganz normal wie du auch, dass ich die Nacht durchschlafe. Mhm. Allerdings habe ich jetzt auch schon seit auch 4 Jahren, seitdem ich diese Rentner bin, nachts und auch am Tage Sauerstoff. Mhm. Quasi, damit also das Herz nicht so stark arbeiten muss. Mhm. Also wir machen das nochmal ganz klar. Es ist eine Stoffwechselerkrankung. Und das Hauptkrankheitsfeld im Körper ist die Lunge, so kann man sagen. Ja. Mhm. Lunge und halt noch Verdauung dazu, aber das sind so 2 Sachen. Es sind halt Drüsen, die ein Drüsendefekt ist es halt im Körper. Was heißt Verdauung? Welche Probleme hast du damit? Da habe ich nicht so große Probleme, aber da kann man also quasi auch der Pankreas, die Bauchspeicheldrüse arbeitet nicht richtig, sodass man also Verdauungsenzyme nehmen muss, damit man überhaupt das Essen gut verdaut. Ja. Da habe ich zum Glück nicht so viele Probleme, aber das mit der Lunge reicht eigentlich auch schon. Jetzt hast, ja, natürlich. Jetzt hast du gesagt, du stehst vor einer Lungentransplantation. Richtig. Ich bin jetzt auf die Warteliste gekommen. Wie lange muss man da warten? Ja, also da können die Ärzte sich nicht festlegen. Die Chirurgen haben mir gesagt, ich muss jeden Tag natürlich damit rechnen, dass das Telefon klingelt, aber es kann bis zu 2 Jahre dauern. Mhm. Und da beginnt schon mein Problem, dass ich also jetzt schon ein mulmiges Gefühl habe, einmal vor der ganzen Sache und zum Zweiten halt, dass ich jederzeit, ja, wenn mein Handy klingelt, wenn ich irgendwo mal zum Kasten bin oder so, dann ist es so weit. Und ich habe die Handynummer auch keinem anderen gegeben. Also ich habe sie nur dieser Klinik gegeben. Das heißt, wenn dieses Handy klingelt, weißt du, es ist die Klinik und es kann bedeuten, kommen Sie sofort. Richtig. Und zu allem Überfluss haben Sie mir auch noch erzählt, es kann also schon passieren, dass ich 1 oder 2 Mal umsonst komme. Wenn die also quasi dann feststellen, dass das Organ, was ich dann kriegen soll, nicht in Ordnung ist. Ich meine, das ist ja auch in Ordnung. Das ist ja gut so. Ich meine, wenn ich dieses Organ jetzt kriegen würde, das hätte irgendwelche Fehler, dann habe ich ja auch nicht so große Chance, mit dem Organ weiterzugehen. Ist klar. Also das muss man sich mal vorstellen. Das ist eine ständige Angst und Anspannung, in der du lebst. Richtig. Ja, so kann man das sagen. Neu, die Situation jetzt. Ja. Deswegen rufe ich dich auch an. Ja. Weil es ist einfach jetzt doch irgendwie komisch. Jetzt, wo es losgehen soll, man hat jetzt ein halbes Jahr drüber geredet und jetzt bin ich auf der Liste und jetzt, ja, schon etwas komisch. Mhm. Klär uns doch mal auf, wie kompliziert eine solche Operation ist. Also man hat ganz klar da eine Statistik. Die Kliniken führen alle für sich eine Statistik. Und ich bin an einer Klinik angemeldet, die also eine Überlebensrate von 80% haben nach der direkten Operation, also nach der Transplantation. Ist diese Transplantation einfacher medizinisch gesehen als eine Herztransplantation? Weißt du das? Das weiß ich nicht. Ich denke mir auch, das ist ein riesen Eingriff, wenn die ganze Lunge ausgetauscht wird. Ja, da habe ich schon sowas gehört von 12 bis 16 Stunden Operation. Mhm. Wie ist das denn? Wie lange? Nehmen wir mal den besten Fall an. Du hast ein Organ, das für dich geeignet ist und die Operation verläuft gut. Wie lange kann man denn maximal, und vor allen Dingen dein Körper nimmt dieses Organ auch an, könntest du denn maximal mit diesem Organ leben? Auch das können die Ärzte nicht sagen. Also das ist alles mit Fragezeichen behaftet. Der älteste Mukoviszidose-Patient, der jetzt mit einer neuen Lunge lebt, der lebt damit seit 10 Jahren. Mhm. Würde das denn für dich auch bedeuten, wenn du jetzt eine neue Lunge hast, dass du nicht mehr Mukoviszidose-krank bist? Nee, leider nicht. Also auch da geht es weiter. Diese Verdauungsprobleme werde ich weiterhin haben, die ich ja zum Glück nicht so stark habe. Diesen Defekt kann man mit dieser Transplantation natürlich nicht beheben. Und mit der Lunge halt, diese wird natürlich dann gesunde Drüsen haben, die also keinen zähflüssigen Schleim mehr produzieren. Das heißt, sie wird auch nicht im Laufe der Zeit dann Mukoviszidose erkranken, sage ich mal so. Das nicht. Nee, so wie ich das mitbekommen habe, nicht, nein. Ja, aber es würde dann ja unter Umständen, doch wenn alles gut verläuft, eine erhebliche Erleichterung für dich darstellen. Richtig. Mhm. Ich muss zwar im ersten Jahr jede Woche in die Klinik fahren, um das alles durchchecken zu lassen. Mhm. Aber ich meine, das mache ich dann gerne. Mhm. Und dann nimmt das ab, weil dann macht man das in Abständen von einem halben Jahr. Mhm. Und dann kann man wieder am Leben teilnehmen. Dann ist man, wenn man sich wieder hochtrainiert hat, nicht vor dem Problem, gehe ich jetzt in den vierten Stock hoch oder überlege ich mir, ob ich nicht unten noch was mitnehmen muss aus dem Auto. Mhm. Weil da muss man wirklich ganz anders überlegen. Wenn ich durch die Stadt gehe, ich gehe zum Beispiel durch die Fußgängerzone und stehe vor Schaufenstern, das kannst du dir nicht vorstellen, die mich überhaupt nicht interessieren. Mhm. Einfach, ja. Um dich auszuruhen. Wenn ich, ja, ich muss mich einfach ausruhen, weil ich weiß, gut, die nächsten 100 Meter kann ich dann weitergehen. Mhm. Ich habe aber auch zu Zeiten, so jetzt im Sommer hatte ich das, wo ich denn so gut drauf war, dass ich sogar auf ein Konzert gegangen bin. Mhm. Und wo es einigermaßen ging, muss ich mal sagen. Es ging relativ. Was passiert denn eigentlich, wenn du dich nicht rechtzeitig immer ausruhst? Was passiert denn? Brichst du zusammen oder wirst du ohnmächtig oder was geschieht? Also, ja, das ist ganz einfach. Was ich fühle, sage ich dir einfach mal. Du merkst, das Herz rast immer schneller. Mhm. Du kriegst nicht Luft. Das ist eine automatische... Angst automatischer Stoppmechanismus im Körper. Du kannst, wenn du nicht gut durchatmen kannst durch die Bronchien, gehst du automatisch nicht mehr, weil du es einfach nicht mehr kannst. Das wäre ungefähr so, wenn deine Beine so müde sind und du jetzt quasi, wenn du die ganze Nacht durchgemacht hast, dann könntest du, glaube ich, ja auch nicht ohne weiter sagen, so jetzt mache ich mal einen 10-Kilometer-Lauf. Ich stell's mir vor wie so ein Erstickungsgefühl, was dann kommt. Erstickungsgefühl, ja, da muss man schon sehr, sehr, ich sag dir dieses komische, eklige Wort, verschleimt sein. Mhm. Erstickungsgefühl hatte ich zum Glück erst einmal in meinem Leben. Mhm. Sodass ich also wirklich gedacht habe, jetzt ganz ruhig sein, sonst passiert sonst was. Mhm. Ich kriege jetzt hier keine Luft mehr richtig. Christian, ich könnte mir vorstellen, dass du, oder ich frage dich das, bist du hin und her gerissen zwischen einerseits der Hoffnung, dass bald ein Anruf kommt, und auf der anderen Seite auch, dass du eine sehr große Angst hast vor diesem doch fulminanten Eingriff in deinen Körper. Was überwiegt da? Die Angst oder die Hoffnung und die Sehnsucht danach? Ich will mal so sagen, also ich muss diese ganze Transplantation nicht haben. Nicht? Also wenn ich das mir ersparen könnte, würde ich es mir ersparen. Mhm. Aber auf der anderen Seite haben die mir ganz klar gesagt, lange leben würde ich nicht mehr. Also ich hab nicht mehr als 3-4 Jahre, wenn ich jetzt keine Transplantation haben möchte. Das heißt, der Zustand verschlimmert sich von halbem Jahr zu halbem Jahr, könnte man sagen. Ja, genau. Ich merke das ja dann. Ich bin jetzt seit 4 Jahren Rentner und als ich in diese Rente hineinging, weil ich nicht mehr gearbeitet habe, konnte ich noch mehr Sachen machen als jetzt. Denkst du an diesen Menschen jetzt schon, von dem du vielleicht irgendwann mal die Lunge haben wirst? Das verdränge ich total. Mhm. Das verdränge ich total. Ich bin bloß immer sehr traurig, wenn ich viel in den Medien höre, was einfach auch nicht stimmt. Viele haben doch, glaube ich, Angst, dass man bei lebendigem Leibe oder wie auch immer, also wenn man nicht richtig tot ist, dass man dann seine Organe geben müsste, könnte, wie auch immer. Ich glaube, dass die Untersuchungsmechanismen so gut sind, dass man da keine Angst vor haben muss. Ich habe auch einen Organspendeausweis. Oh, das ist toll. Finde, dass das jeder haben müsste, weil du bist das beste Beispiel. Was soll meine, wenn ich jetzt sterben würde, was soll meine Lunge verfaulen in der Erde, wenn sie anderen Leuten helfen kann? Das ist ganz toll, hast du das gesagt, wirklich. Aber das hast du, wenn du so im Bekanntenkreis sprichst, eben nicht. Mhm. Auch Bekannte, Freunde und so von mir sagen, ja, würde ich auch machen. Und dann sage ich, hol dir doch einen Ausweis. Mhm. Und dann sagen alle, nö und doch nicht und so. Mhm. Also du merkst einfach, aber die Leute haben auch Angst. Die Leute würden direkt anders denken, wenn sie selbst, so wie du, betroffen wären. Richtig, klar. Hast du dir mal darüber Gedanken gemacht? Habe ich mir schon öfters vorgestellt, wenn ich so Berichte im Fernsehen sehe von Nierentransplantationen oder Herztransplantationen, es ist doch wahrscheinlich, das wird dann für dich ein sehr befremdliches Gefühl sein, ein so wichtiges und großes fremdes Organ im Körper zu haben. Hast du darüber mal nachgedacht, wie das vielleicht sein wird? Da denke ich einfach ganz naiv, da will ich auch naiv denken, dass ich mir sage, die Chirurgen, also die Ärzte, wissen ganz genau, dieses Organ wird passen. Mhm. Und ich freue mich dann quasi, dass jemand, der leider aus welchen Gründen auch immer verstorben ist, da noch anderen Leuten was Gutes tun kann, so wie du es eben auch gesagt hast. Ich denke jetzt einfach nicht so auf dieser religiösen Schiene. Kann ich damit fertig werden, mit diesem Problem, dass ich das Organ eines anderen habe? Überhaupt nicht. So meinte ich auch gar nicht. Ich meine einfach nur so die Vorstellung, man hat irgendwas Fremdes in sich. Wäre mir erstmal, würde ich denken, seltsames Gefühl. Vielleicht werde ich so denken mit dem neuen Organ, wenn ich es dann habe. Mhm. Das kann ich nicht beurteilen. Im Moment denke ich überhaupt nicht so. Im Moment denke ich, es ist beruhigend, dass die Ärzte mir gesagt haben, dass ich so gut drauf bin, dass ich diese 2 Jahre Wartezeit wohl... Durchstehen kannst. Ich kann es durchstehen. Ja. Sie sagen, wenn ich mich recht erinnere, dass die Hälfte auf der Transplantationsliste versterben. Mhm. Und da haben sie gesagt, da sei ich jetzt rechtzeitig von meinem Arzt angemeldet worden. Wo wird das eigentlich gemacht? Das wird in größeren Unikliniken gemacht. Mhm. Und das heißt, du hast immer dein Köfferchen quasi auch gepackt jetzt zu Hause, wenn es losgehen soll? Richtig. Dann ab dafür. Genau, also das Notwendigste heißt, du wirst natürlich gar nichts dann brauchen, weil danach ist Intensivstation. Mhm. Und wenn alles gut läuft, ich meine, ich habe mich ja schon mit einigen unterhalten, die auch Mukoviszidose haben und erfolgreich transplantiert worden sind, dann kann man die ersten Gehversuche schon nach 10 bis 14 Tagen machen. Mhm. Und wie lange wird man dann im Krankenhaus liegen bleiben? Oder das ist ganz unterschiedlich. Ich kenne also eine Patientin, die 3 Monate drin lag. Mhm. Und ich kenne auch eine Patientin, die schon nach 3 Wochen das erste Mal nach Hause kam für ein paar Tage und dann wieder hin musste. Also Christian, ich wünsche dir, wir alle wünschen dir wirklich von ganzem Herzen, dass du nicht so lange auf die Folter gespannt wirst. Dass das bald über die Bühne geht und dass es gut über die Bühne geht. Ja, ich muss auch positiv denken. Ich kenne mich auch 2, die mit der neuen Lunge verstorben sind. Mhm. Und das nicht sofort, sondern erst nach 2 Jahren. Das macht nicht gerade Mut. Nein, aber du musst es positiv sehen. Es gibt ja viele andere Beispiele, wo es dann halt gut gelaufen ist und die Menschen noch glücklich leben können. Danach. Ich habe auch keine andere Wahl. Ich denke mal, ich hänge so am Leben. Mhm. Wenn ich jetzt quasi sage, ich möchte die Transplantation nicht, dann habe ich vielleicht ja, wie gesagt, noch 3-4 Jahre. Mhm. Und dann hätte ich auch Angst davor, ganz elendig zu ersticken. Ja. Und so ist es eigentlich besser. Wenn irgendwas schief gehen sollte, was ich nicht glaube, weil das echt Experten sind, dann merke ich das dann sowieso nicht mehr auf dem OP-Tisch. Lieber Christian, toll, toll, toll. Alles, alles Gute. Danke dir. Von ganzem Herzen. Danke dir. Tschüss. Tschüss, Christian. Und ihr Lieben, besorgt euch Organspendeausweise. Ich glaube, das ist etwas ganz Sinnvolles, was man da machen kann. Karin ist 32 Jahre alt und jetzt bei mir am Telefon. Hi. Hallo, Domian. Ja. Oh, jetzt bin ich ganz nervös. Ach Mann, das ist doch gar nicht nötig. Und zwar wollte ich dir mal erzählen, weil vorgestern hat jemand angerufen mit der großen Nase. Ja, der bei Andreas Türk war. Ja, den habe ich nämlich auch gesehen. Hast du auch gesehen? Ja. Ja. Und ich wollte nur mal sagen, er sollte sich wirklich operieren lassen. Ja, ich habe mich vor 8 Wochen operieren lassen an der Nase. Mhm. Ist auch verkleinert worden. Wie sah deine Nase aus? Ähnlich wie von dem Burschen? Nicht ganz so schlimm. Mhm. Nicht ganz so schlimm, aber auch extrem groß und auch ein Höcker drauf. Mhm. Und es war zwar nicht so, dass ich jetzt so Komplexe hatte, aber ich war unzufrieden. Warst du unzufrieden oder hast du regelrecht daran gelitten? Offensichtlich richtig nicht. Richtig gelitten habe ich nicht. Nicht, mhm. Nein. Ja. Also ich habe nur immer gedacht, Mensch, wenn die nicht wäre, wäre schöner und also und mein Mann hat mich dann bestärkt und hat gesagt, wenn du es gerne möchtest, dann mach's. Wie lange hast du mit dem Gedanken gehadert? Seitdem ich 16 bin. Seitdem die Nase da ist. Ja, seitdem ich also nach der Pubertät so, ja, fing das eigentlich so, an. So, dann hast du offensichtlich einen guten Chirurgen gefunden. Ja, wunderbar. Ja, und jetzt, schade, dass du kein Fernseher, kein Bildtelefon hast. Dann könnten wir alle deine Nase jetzt bewundern. Ja, die Nase ist relativ gut geworden. Was hast du relativ? Sie ist jetzt noch ein bisschen dick geschwollen. Wie lange ist es her? Was hast du gesagt? Acht Wochen, ja, das ist noch ein bisschen... Ja, der Professor sagte, es dauert also... Bis zum halben Jahr. Ja, ja. Dann ist sie in Ordnung. Wo ist geschnitten worden? Also hier unten an den... Die Nasenflügel wurden abgetrennt. Ja. Dann wurde das Nasenbein wird rausgenommen, also die Nasenscheidewand. Mhm. Und das Nasenbein wird zertrümmert und wieder neu aufgebaut, wie ein Puzzle, sagte er. Wird das wieder zusammengesetzt? Klingt nicht so appetitlich, ne? Nein. Es dauert aber nicht lange und die hauen das nicht weh. Die hauen das Nasenbein kaputt? Ja. Um es hinterher wieder zusammenzufügen. Ja, genau. Und den Überschuss nimmt er dann halt raus. Mhm. Und dann wird noch ein Stück von den Nasenflügeln abgetrennt, weil die ja dann zu groß sind. Die würden ja dann an der Seite so rüberhängen. Und das wurde dann wieder angenäht. Da habe ich jetzt auch noch rechts und links, das ist direkt in der Falte. Da sind noch so ein paar kleine Narben jetzt. Die ist halb so wild. Die werden verwachsen. Ja. Wahrscheinlich, ja. Aber wir waren insgesamt 6 Frauen, die an der Nase operiert worden sind. Und wir haben alle noch Kontakt und es sind Katastrophen passiert. Ehrlich? Ja. Was denn? Eine hat eine Nasenoperation und eine Augenoperation. Sie hat am Oberlid, wurden die Falten weggemacht. Das heißt, es wurde ein Stück rausgeschnitten. Und jetzt ist ein Auge so, dass sie es nicht mehr schließen kann. Und wenn sie jetzt nicht bald operiert wird, dann kann es sogar sein, dass sie erblinden wird. Weil das Auge austrocknet und in der Nacht bewegt sich das Auge am Lid und es reibt die Haut. Und von daher wird es immer schlimmer werden. Und ihre Nase ist total schief. Das hat derselbe Professor gemacht wie... Derselbe Professor. Es ist also... Also dieses macht nochmal deutlich, dass man da sehr vorsichtig mit umgehen sollte, ne? Auch mit dieser Entscheidung. Ja, wir haben uns erkundigt und ich habe ihn oft im Fernsehen gesehen. Es wurden bei sämtlichen Sendern kamen Berichte über diesen Professor. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, der Nasenpapst. Das sagt mir was, wir müssen jetzt den Namen nicht nochmal nennen. Nee. Ist ja auch egal. Nee, eben. Aber das beweist, dass eben auch ein renommierter Mensch, der sehr viel Erfahrung hat, kann auch daneben schneiden. Es war nicht die einzige. Was war denn noch passiert? Eine hat sich auch die Nase machen lassen und ein Facelifting. Und da ist die Nase, der rechte Nasenflügel, sag ich jetzt mal, doppelt so hoch angelegt wie der linke. Das heißt also total asymmetrisch jetzt. Die gehen in ganz andere Richtung, die Nasenflügel. Und die Frauen sind doch wahrscheinlich sturzunglücklich jetzt. Ja, natürlich. Wir haben jetzt alle noch Kontakt. Ich weiß gar nicht, ob er damit gerechnet hat, dass überhaupt bei ihm Frauen sind, die dann auch noch hinterher Kontakt zueinander haben. Werden die ihn in irgendeiner Weise jetzt belangen? Ja, aber wahrscheinlich habt ihr alle doch was unterschrieben, dass man dem gar nicht ans Zeug flicken kann. Ne? Frag mich nicht. Ich weiß es noch nicht. Dann hast du richtig Glück gehabt. Ja, allerdings. Es ist auch so, dass ein junges Mädchen war da gewesen, die hat sich auch die Nase machen lassen und Kinn absaugen. Und ich sage dir jetzt mal, ich habe 10.000 Mark bezahlt, nur für die Nase. Und dieses Mädchen hat für Nase und Kinn 4.400 Mark bezahlt. Wie kommt das denn dann? Es ist seine Rechenart. Also du bist nicht so gut auf ihn zu sprechen. Nein, ne? Nein. Er ist als Mensch ist er unter aller Würde. Ich habe vorhin schon im Vorgespräch erzählt, dass er mit uns einen Termin abgemacht hat für 12 Uhr mittags. Und wir haben gesessen um 12 Uhr, sind natürlich ein bisschen eher hingekommen, weil wir gedacht haben, naja, desto eher kommen wir dran. Und der Herr Professor kam um 5 oder um 5:30 nachmittags. Und er sagt noch nicht mal guten Tag und Entschuldigung und... Lassen wir mal wegkommen von dieser Person. Diese Person kann sich ja jetzt hier nicht zur Wehr setzen. Also ist echt. Du hast gerade am Anfang, du hast unser Gespräch angefangen damit, du hättest auch diesen Jungen gesehen bei Andreas Türk, meinen Anrufer, und du würdest ihm auch raten, eine Nasenoperation machen zu lassen. Jetzt erzählst du uns Horror-Stories. Ja, er soll sich nur sehr gut vorher informieren, weil es ist auch so, dieser Arzt das muss ich jetzt dabei sagen, dieser Professor, muss ich nochmal sagen, bei dem ich war, der ist mit, der ist der oberste Boss von wie sagt man das? Dann soll man anrufen und sich beraten lassen zur plastische Chirurgie. Ja, genau. Und da ist er der oberste Boss von so einer. Und er soll sich bloß genau vorher erkundigen. Aber ich würde es immer wieder tun. 10.000, du würdest es immer wieder tun? Ja. Das hat 10.000 Mark gekostet. Hast du es privat bezahlt oder die Kasse? Du hast es privat bezahlt. Also im Teil hat die Krankenkasse sogar noch übernommen, 5.000 Mark. Ah ja. Ich möchte das nochmal ganz klarstellen. Ich habe ihm letztendlich dazu ja auch geraten. Ja, allerdings. Aber ich finde wirklich, dass man das nur tun sollte, wenn man wirklich einen großen Leidensdruck hat. Ja, aber er leidet doch. Das hat man doch gesehen. Ja, ich sage das nur nochmal. Umsonst kommt er nicht ins Fernsehen. Und man muss sich dann auch im Klaren darüber sein, dass durch diese Operation nicht sämtliche Lebensprobleme gelöst sind. Nein. Nur die Nase ist hoffentlich dann schöner. Und dieses Problem ist gelöst, sonst weiter nichts. Ne? Also das muss man alles gut... Manche gehen vielleicht zum Schönheitschirurgen und denken, danach ist mein ganzes Leben verändert. Das ist nicht so. Das ist auch nicht... Manche Leute zum Beispiel, wenn die mich sehen, denen fällt das noch nicht mal auf. Mhm, ja. Es ist nur so, wenn man mich von der Seite sieht. Dann sagen alle, Karin, siehst du klasse jetzt aus. Also allerdings. Ich beglückwünsche dich, dass es bei dir gut gegangen ist. Und ich hoffe, dass es noch weiter gut verheilt ist. Ja, ich auch. Karin, auch. Danke für deinen Anruf. Ja, danke schön. Ich wollte dir nur sagen, dass das eine ganz tolle Sendung ist von dir. Ich danke dir herzlich. Ja. Tschüss, Karin. Tschüss. Ein Mensch ist am Telefon, dessen Name ich jetzt wahrscheinlich falsch ausspreche. Er ist 28 Jahre alt. Geschrieben wird es Zade. Ja. Aber gesprochen wird es wahrscheinlich anders, oder? Nee, ist richtig. Zade. Z-A-D-E. Ein Mann. Eine Frau. Eine Frau, Entschuldigung. Das macht das Telefon, das verzerrt die Stimmen. Zade, was ist denn dein Thema? Mein Thema, ich bin erst super aufgeregt. Ja, was machen wir denn da jetzt? Ich gucke dich im Fernsehen und ich rede weiter. Wir atmen einmal tief durch. Es geht nicht, ich habe Lungenprobleme. Ach je. Also ich wollte nur kurz sagen, weil ich weiß, dass mein Thema ist für 5 Stunden oder 10 Stunden, was auch immer. Aber zuerst möchte ich nur sagen, ich bin von Lungen operiert, also ich habe halbes Lunge auf die rechte Seite und ich habe halbes Leber. Mhm. Also, das heißt, es kommt von... Ich bin super aufgeregt. Red einfach mal drauf los. Oh, ich bin von Hunden infiziert, also heißt das... Von Hunden? Ja. Deutlich gesagt, es ist ein Echinococcus, heißt es. In Deutschland ist selten, aber es passiert auch. Bist du von Hunden gebissen worden? Nee, ich habe kurz gesagt eine Haare von Hund geschluckt. Ach, wie schrecklich. Und da, aufgrund dessen, hast du eine solche schwere Erkrankung bekommen, dass die halbe Lunge weg ist und die halbe Leber? Ja. Wo ich 11 war, jetzt bin ich 28, wo ich 11 war, musste ich Lungen operieren, zweimal. Das hat 3 Jahre gedauert, also 81 einmal, 83 ein zweites Mal, weil es war eine Infektion wieder. Und das durch die Lunge hat meine Leber infiziert. Mhm. Und letztes Jahr musste ich, Februar letztes Jahr musste ich meine Leber weg. Also heißt es die halbe auf die längste Seite. Sag mal, du hast dich vor sehr langer Zeit infiziert. Ja. Ja, das ist das Problem. Man schluckt jetzt ein Haar von Hund und es wird nach 5 Jahren, 10 Jahren, 17 Jahren, was auch immer, also die Krankheit raus. Das heißt, es macht kaputt deine Lunge oder deine Leber. Also das heißt, wenn du heute ein Hundehaar schluckst, geht es wieder los, oder wie? Ja, klar. Und das ist mein Problem. Ich lebe in einer Beziehung seit einem Jahr. Ja. Und der oder die, beziehungsweise auch eine falsche Leben vielleicht. Ich lebe mit einer Frau, ich stehe nur auf Frauen leider. Das nicht ist gegen kein, Männer. Hast du gesagt, ein falsches Leben? Ich sag immer so, weil zuerst bin ich weiß es nicht. Ich war erst, letztes Jahr bin ich habe es gesagt, ganze Welt, dass ich stehe auf Frauen und ich bin so ein bitteschön. Mhm. Das ist ein bisschen, war ein kleiner Komplex für mich. Also das ist jetzt nicht das Hauptthema. Ich finde nicht, dass das ein falsches Leben ist. Wenn du auf Frauen stehst, dann steh auf Frauen und lebe mit einer Frau zusammen. Ja. Also du lebst jetzt mit einer Frau zusammen. Und seit einem Jahr. Ja. Und sie hat einen Hund. Sie hat einen Hund, ja. Ja, und das ist das Problem. Also das heißt, mit Hund leben und mit sie leben, heißt das mein Tod. Ja, das muss doch, aber das muss doch deine Freundin einsehen. Aber Domian, das ist eine andere jetzt. Sie hat diesem Hund seit 4 Jahren, das Kleine hat sie gekriegt, Baby geschenkt von ihrer großen damaligen Liebe. Ja, aber, und dann hat dieser Hund, für sie ist sie ein Baby. Also das heißt ein Kind. Das wird gleich, wenn ich eine eine mutige Kind schnappe und schmeiß raus. Das ist das Gleiche, glaub ja, mir. Aber ich finde, also eine Wertung darf es nicht geben. Ich finde, dass die, eine Geliebte immer wichtiger ist als ein Hund, Mensch. Sofern, klar muss man einen Hund lieben, und aber letztendlich bist du und dein Leben doch wichtiger. Ja. Sie könnte doch dafür sorgen, dass der Hund vielleicht zu Freunden kommt, wo sie auch öfters mal hingehen kann, ihn besuchen und so weiter. Sie muss ihn ja nicht gleich in ein Tierheim geben oder weiß ich wohin. Ja, aber das ist das Problem, dass ich liebe mehr Tieren als Menschen. Das ist mein Fehler zum Beispiel. Und dieser Hund ist absolut fixiert an mich. Aber es bedeutet, ich bin 24 Stunden mit ihm, der schläft im Bett zusammen, in meinen Arm wie ein kleines Baby. Und ich kann nie so vorstellen, dass ich rausschmeiße oder in einem Tierheim oder so. Das ist mein Komplex und ich weiß nicht, was ich machen soll in meinem Leben. Lass mich fragen, wenn du so ernsthaft gesundheitlich gefährdet bist durch einen Hund, verstehe ich aber auch nicht, dass du mit einem Hund im Bett schläfst. Verstehe ich. Ich kann es nicht machen. Wenn der Hund soll im Wohnzimmer schlafen, zum Beispiel. Der quietscht und weint ganze Nacht. Ich kann das nicht zulassen. Also das ist irgendwie, ich bin nicht psychisch krank, aber das ist absolut, wie das in meinem Leben läuft alles. Also da habt ihr ihn aber schlecht erzogen, wenn der nicht alleine im Wohnzimmer schlafen kann. Nein, das geht nicht. Das ist absolut unmöglich. Also, das heißt, du bist genauso verrückt auf den Hund wie deine Freundin. Ja, vielleicht auch mehr. Noch mehr sogar. Und, ja, und du stehst jetzt in dem Konflikt, deine eigene Gesundheit gefährden oder den Hund wegzugeben. Ja, das ist mein Problem. Ja, allerdings. Ich habe versucht, vor 2 Wochen, um mir ein kurzes zu sagen, weil deine Zeit ist auch schon vorbei. Ich habe vor 2 Wochen versucht, mit meiner Freundin, ob ich sie liebe über alles. Mhm. Und sie mich auch so. Mhm. Glaub mir, das ist eine wahre Liebe auf die Erde. Mhm. Keiner glaubt, das ist die Wahrheit. Mhm. Also, ich habe zu ihr gesagt, das war's, tut mir leid, ich muss gehen und so weiter und so fort. Was macht sie? Sie macht Vollgas im Auto und will durch den Wand, so wollte sich umbringen. Ja, ihr seid aber das ist mein Gefahr, wenn ich sie verlasse. Ich liebe sie über alles und sie mich auch. Aber jetzt steht die Frage, entweder ich oder der Hund. Dann wird sie umbringen. Ich habe keine Wahl, ich weiß es nicht. Also wirklich. Also Tade, da muss es doch eine Lösung finden. Wie denn? Es muss eine Lösung. Habt ihr wirklich mal darüber nachgedacht, den Hund zu Freunden zu geben? Es geht nicht, sie wird sie umbringen, auch für Hund. Ich weiß. Ach, das finde ich albern. Das finde ich völlig albern. Ja, also da habe ich auch kein Verständnis mehr für. Es geht jetzt um deine Gesundheit, dein Leben und wirklich darum, dass du ganz ernsthaft krank wirst. Und da gibt es doch gar keine Diskussion. Und wenn einem das Herz blutet, den Hund abzugeben, dann muss man den Hund abgeben. Das ist wirklich hab ein Problem. Habe ich kein Verständnis für, da überhaupt noch zu zögern. Ich habe Verständnis dafür, dass man eine sehr herzliche Beziehung zu einem Tier oder einem Hund haben kann. Aber in diesem Fall, wo es hier das Leben eines Menschen geht, habe ich kein Verständnis mehr dafür. Nimm dir das Mädel nochmal zur Brust, deine Freundin, und redet ganz vernünftig darüber und versucht es irgendwie zu lösen. Wir müssen leider Schluss machen, Sarah. Ja, ist klar. Danke. Also ich hoffe, ihr kommt ja zu einer guten Lösung. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. In der Technik heute Nacht Annette Bastian und morgen heißt unser Thema Mein schlimmster Fehler. Ich möchte mit euch über euren schlimmsten Fehler reden. 1 Uhr Radio 1 live für der Fernsehen. Bye, bye.